Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Heute wollte ich euch so ein bisschen über meine Corona-Infektion erzählen, daran folgen und eben mein Post-Covid. Ja, ich hatte zum ersten Mal Corona im Dezember 2020. Da haben sie einen Schnelltest bei mir gemacht, der war negativ, und der PCR-Test einen Tag später, der war dann positiv. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Als meine Frau das hörte, hat sie ganz schnell sich darum gekümmert, dass die Kinder hier aus der Wohnung kommen, weil man wusste eben nicht, wie sich das entwickelt, ne? Was es für Auswirkungen hat. Und das Ganze, was man im Fernsehen gehört hat, war eben alles so krass, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen unsere Kinder schützen, sie sollen sich nicht infizieren. Und haben uns daher entschieden, dass wir sie dann hier rausnehmen. Hatten auch Glück, dass wir Freundinnen hatten, die die Kinder für die 2 Wochen aufgenommen haben und sich ganz toll um sie gekümmert haben. Von meiner Seite aus hier nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr das für uns gemacht habt. Und somit waren dann meine Frau und ich alleine hier zu Hause. Ja, von den Symptomen her war es eben so, dass ich Atemnot hatte. Krasse Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Geruchssinn war weg, Geschmackssinn war weg und mir ging das auch total scheiße. Hat sich dann auch eine Woche hat sich das so hingezogen. In der ganzen Zeit hat sich meine Frau zum Glück nicht infiziert. Toi, toi, toi. Und nach den 2 Wochen waren wir eben beiden negativ. Mir ging es dann auch soweit wieder ganz gut. Haben wir auch dann noch die Kinder zurückgeholt. Die Große war so süß, die kam dann nach der Schule, stand die hier bei uns, war innen vor der Tür, hat uns eine Pizza gebracht und mein Lieblingskonfekt. Und das war Herzschmerz. Aber gut, auch sie hatte Angst, wir hatten Angst. Aber ja, war nicht schön. War nicht einfach, die Zeit. Aber es war süß. Und als wir sie dann wiederbekommen haben, war auch alles gut. Weihnachten, Silvester stand vor der Tür. Wurde auch normal gefeiert. War zwar noch ein bisschen angeschlagen, aber so war nicht viel zu merken oder so. Und dann kam der Januar, ein bestimmter Tag im Januar, wo ich dann nachts wach wurde und gemerkt habe, dass mein Herz irgendwie die Herzfrequenz anstieg. Und habe mir aber erstmal nichts dabei gedacht. Bin wieder ins Bett gegangen, habe mich hin und her gedreht, habe das Zimmer gewechselt, bin dann zu meinem Sohn schlafen gegangen und nach 2,5 Stunden, fast 3 Stunden, bin ich dann wieder wach geworden auf Toilette und saß dann habe mein Herzschlag gehört, so krass, dass ich dachte, es fällt jetzt im Moment raus. Also es war echt krass, wie das gepumpt hat. Hab dann meine Frau wach gemacht und habe gesagt, du, meine Herzfrequenz ist schon bei 160. Ruf doch mal bitte den Rettungsdienst an und frag nach, ob das normal ist. Hat sie dann auch gemacht. Die sind dann auch ganz schnell gekommen, weil es natürlich nicht normal ist. Als die dann hier waren, war meine Herzfrequenz schon bei 190. Und ja, bei mir war schon Panik ausgebrochen. Also im ersten Moment ist ja alles so Nummer von harmlostes und denkt, auch ist ja nichts. Und dann hörst du, okay, das ist doch was, das ist ernst. Okay, da ging mir dann auch die Muffe, dann bekam ich dann Angst, sodass ich dann fing zu zittern, mit den Zähnen zu klappern und alles. Und die Rettungssanitäter haben dann gleich ein EKG angeschlossen. Und dann haben wir versucht, die Herzfrequenz irgendwie wieder runterzukriegen. Ich sollte in eine Pfeife pusten. Wir hatten die Füße hochgelagert und alles, aber irgendwie hat es nicht so richtig was gebracht, sodass sie mir dann einen Zugang gelegt haben und gesagt haben, sie müssen jetzt einen Herzstillstand auslösen, sie müssen das Herz resetten, damit es wieder sich runterfährt und dann alles wieder normal läuft. Ja, gesagt, getan. Man hat uns dann angeguckt, hat gesagt, dass sie eben, wie gesagt, jetzt einen Herzstillstand auslösen. Wir brauchen uns aber keinen Kopf machen. Wenn irgendwas passieren sollte, sie sind ja da und ne, sie haben ja da eh mal so viel bei, dass da, dass man sich eben keinen Kopf machen muss. Ja, dann haben sie das erste Mal einen Herzstillstand ausgelöst, haben mir da irgendwas gespritzt. Und soweit war alles gut, aber nach ein paar Sekunden merkte ich dann, okay, jetzt schnürt sich mir der Hals zu, die Luft wird eng, ich ersticke und dachte schon, jetzt geht gleich nichts mehr und holt mich hier wieder raus. Weil es war wirklich schlimm zu ertragen, zu merken, oh Gott, du kriegst keine Luft mehr, du erstickst gerade. Aber es waren zum Glück auch nur ein paar Sekunden. Danach war wieder alles gut. Und dann meinten, wollten sie, weil der eine Sanitäter hat dann ein Händchen gehalten und dann wollten sie, dass meine Frau kommt und ein Händchen hält. Aber dadurch, dass ich eben das erste Mal so erdrückend war, weil ich keine Luft bekommen habe, habe ich gesagt, nee, nicht anfassen bitte. Weil ich wusste ja auch nicht, was beim zweiten Mal passiert. Und ja, dadurch, dass das alles nichts geholfen hatte, mussten sie nochmal einen Herzstillstand auslösen. Und da war es eben so, sie haben mir das gespritzt. Und dann habe ich wieder nach ein paar Sekunden gemerkt, wie eben der Körper, auch wie die Muskeln, ne, alles erschlafft. Es wird leicht und ich fliege. Also es war ein total entspanntes, gutes Gefühl, sag ich mal, in dem Moment, weil ich eben, ne, es war angenehmer zu ertragen. Ja, und dann hat es, also das hat dann geholfen. Das Herz fing dann wieder an, sich runterzufahren, zu normalisieren, sodass sie mich dann mitnehmen konnten ins Krankenhaus. Und im Rettungswagen wurde dann nochmal Fieber gemessen. Da sagte er dann nur 38,7 und ich dachte, okay, 38,7, Herzstillstand, jetzt ist vorbei. Wenn du da wieder lebend rauskommst, Halleluja, dann herzlichen Glückwunsch. Aber wie man halt so denkt, ne, ist wahrscheinlich für einen anderen, der da denkt, oh, warum denkt sie gleich so? Aber für mich war es eben so. Diese Angst, du fährst ins Krankenhaus, hast Fieber, hast gerade was mit dem Herz gehabt und ja. Naja, in der Rettungsstelle wurde ich dann gleich auf die Überwachungsstation gelegt. Dort wurde nochmal EKG gemacht, Herzultraschall und alles. Nochmal Blut abgenommen. Ja, und da lag ich dann ein paar Stunden. Ich weiß nicht, 6, 7, 8 oder 9 Uhr durfte ich dann nach Hause, haben sie mich als. Also es war okay, ich konnte wieder nach Hause gehen, die konnten nichts finden, nichts feststellen, das Herz hat auch nicht mehr ausgeschlagen oder so, also da war auch alles normal. Und hat meine Frau mich dann abgeholt, nach Hause gebracht und dann saß man hier am Frühstückstisch so wirklich wie total müde und ausgelaugt und überhaupt noch nicht gerade begriffen, was gerade passiert ist. Also es war so eigentlich rückblickenden Tag, der komplett für mich irgendwie alles, mein ganzes Leben so ein bisschen auseinandergerissen hat. Weil, ja, ist schon schwer zu verarbeiten, das Ganze. Ja, aber dann war so die Wochen danach, also ich habe es immer noch nicht verarbeitet gehabt, ich bin mit Angst ins Bett gegangen, ich hatte Angst, wach zu werden. Nachts konnte auch nicht mehr schlafen, weil eben die Angst war eben da, ne? Dann siehst du dieses vor Augen, alles, was passiert ist, dieses ganze Szenario, was hier auf der Couch mit den Rettungssanitätern, ne? Die ganze Angst in den Augen und alles. Also das war schon, ja, war schon schlimm, dann nachts schlafen gehen zu müssen für mich. Irgendwann ging ich dann noch wieder raus. Ja, und an einem warmen Sommertag ging es dann eben los, dass auf einmal wieder Herzrasen kam. Und dann auch stieg und stieg und stieg. Hab mich dann sofort hingesetzt, hab was getrunken oder versucht mit einer Atmung. Meine Spritze hatte ich bei mir gehabt. Die haben mir ja so, wie gesagt, so ein paar Tipps gegeben, was ich machen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber es kam dann eben öfters. Ich habe dann öfters was gemacht und bekam mitten in der Straße mal einen Herzrasen, wo ich dachte, oh Gott, das ist. Jetzt geht es hier los. Wie soll ich aussteigen? Wie soll ich das alles schaffen? Und wo, wie kriege ich jetzt Hilfe und alles? Was mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst war, ich bin mit dem Herzrasen in eine Panikattacke gefallen. Also der Körper hat danach verkrampft. Es fing an, überall zu kribbeln, einzuschlafen, zu versteifen. Also Panik pur. Auch meine Atmung hat sich dadurch total. Also ich habe zwar versucht, dann irgendwie was, aber es war nicht. Ich war gefangen in der Panikattacke. Also es war total krass. musste dann auch meistens nach Hause gefahren oder gebracht werden, habe mich auch nicht mehr getraut, in so einer Situation alleine zu sein. Habe bei der Frau vom Gassigehen zurückgerufen, weil ich sagte, du, mein Herz geht los, ich brauche jetzt Hilfe, du musst nach Hause kommen. Die Große war so tough, also meine große Tochter, Hammer, wie die war total souverän, hat gesagt, Mama, alles gut, bleib ganz ruhig, atme entspannt und Wahnsinn, ja. Also war schon für mich und für die Familie, glaube ich, auch eine schlimme Zeit, weil man eben nicht wusste, ne, wie das ja, war schwer zu verstehen, dass das jetzt alles so passiert. Habe mich dann auch in der Herzrhythmussprechstunde angemeldet, weil mir das vom Krankenhaus empfohlen wurde, um mir dort Hilfe zu holen und alles. Die haben dann immer halbjährlich ein EKG gemacht und eben gefragt, wie es so läuft und alles. Ja, und dann irgendwann kam der Tag, also wir müssten ganz oft einen Rettungswagen rufen, weil es eben immer ging und der Körper gleich in diese Panikattacke verfallen ist, was ich ja eben leider, wie gesagt, nicht wusste. Und nichts ging mehr. Und da war ich dann auch in der Zeit ziemlich oft im Krankenhaus. Wurde aber am selben Tag dann immer wieder entlassen, weil das Herz hatte sich ja dann wieder beruhigt, war ja alles gut. Ja, und irgendwann hat man mich dann bewusstlos mal aufgefunden. Und dann kam ich wieder ins Krankenhaus und da war dann auch der Tag, wo meine Frau sagte, wie gesagt hatte, wir sind jetzt so oft hier, sie müssen ihr helfen, es geht nicht, es ist ja kein Leben mehr, da muss doch mal jetzt was passieren. Und ich hatte eben Glück, der Arzt, der mich behandelt hatte, der hatte in der Woche noch einen freien Platz für eine Verödung. Und somit kam dann von heute auf morgen eben die Erlösung, wo es hieß, ich habe eine kleine OP, krieg eine Verödung. Und damit hört es dann auf, dass da irgendwelche Signale fehlgeleitet werden. Hat einem natürlich Angst gemacht, weil man hat ja immer Pro und Contra. Und ja, und dann kam der Tag, wo es dann ins Krankenhaus ging. Hat sich unten an der Station hat man sich gemeldet. Meine Frau musste wieder nach Hause fahren. Ich wurde dann in so einen Extrabereich gebracht. Dort sollte ich mich dann ausziehen, Kittel anziehen. Dann wurde ich auf eine Liege gelegt und reingefahren in den Raum. Ja, und im Raum selber war, na gut, wenn man sowas noch nicht hat, ist das gruselig für einen. Also war beängstigend. Großer Monitor, überall Geräte. Und dann haben sie mir das also den Zugang fürs Beruhigungsmittel gelegt. Und dann in der Leiste, bei mir sind sie durch die Leiste hoch zum Herzen. Habe ich dann auch das am Anfang gemerkt, wie der Schlauch da hoch, und das hat doch ganz schön wehgetan. Und dann haben sie das gemerkt, da haben dann eben noch mehr Beruhigungsmittel gegeben, sodass ich dann irgendwann weg war. Und als ich dann wieder aufgewacht war, habe ich dann nur auf dem Monitor gesehen, dass da irgendwas läuft und gemacht wird. Aber ich habe nicht verstanden, war auch nicht ganz klar bei Verstand. Ja, die haben dann nur gesagt, dass alles gut verlaufen ist, dass das getestet haben, die Stelle, die verödet wurde, haben nochmal Reizen ausgelegt, aber hat nicht reagiert, ist nicht angesprungen, war alles super. Und ja, dann kam ich in den Aufwachraum. Dort lag ich dann ein paar Stunden. Meine Frau hat auch öfters angerufen, gefragt, wie es mir geht. Irgendwann konnten wir dann kurz miteinander mal reden, aber ich war total geschafft. Da war nicht viel zu reden oder zu machen. Wurde dann auch irgendwann auf mein Zimmer gefahren. Und dort bin ich dann noch total früh eingeschlafen. Also ich war schnell weg. Am nächsten Morgen habe ich dann Schmerzmittel bekommen. EKG war aber in Ordnung. Die Stelle wurde kontrolliert, da war auch alles gut. Unten an der Leiste, ob da alles normal wieder irgendwie verheilt wächst, wie auch immer. Ihr wisst schon. Ja, am Sonntag durfte ich dann auch schon nach Hause. Durfte natürlich erstmal nicht schwer heben und das nicht machen, damit es da nicht wieder aufreißt an der Leiste. Ja, hat auch so ein bisschen gebraucht, ehe es wieder normal wurde. Also ich habe wirklich noch lange dann auch mit Schmerzen zu kämpfen gehabt. In der Leiste. Aber es war eben wirklich so, dass das Herzrasen war weg. Jetzt nicht komplett weg. Es gab Tage, da fing dann die Herzfrequenz wieder an zu steigen. Und ich habe das auch mitgekriegt, weil ich war so sensibilisiert auf mein Herz, dass ich wirklich alles mitbekommen habe. Eine kleinste Veränderung, ein Herzstolpern, ein Aussetzer. Und dann eben auch dieses Herzrasen, dass es losgeht. Und ich wusste sofort, okay, jetzt geht's los. Aber es war eben so, dass es nicht mehr so oft war, sondern die Abstände wurden eben immer weiter. bis dann zu, weiß ich, dass es, ja, es hat sich ziemlich weit gelegt dann immer. Irgendwann wurde mir dann auch bewusst, dass es Panikattacken waren, die ich bekommen habe. Auch die habe ich gut in den Griff bekommen. Also es ist so, wenn jetzt heute ein Herzrasen kommt, nehme ich es wahr. Aber ich gucke nicht mehr auf meine Uhr, wie hoch es ansteigt, wie ist die Frequenz. Ich versuche es über die Atmung zu regeln. Ich versuche was zu trinken oder mir dann was im Mund zu stecken, dass ich schnell was esse, dass ich abgelenkt bin. Guck, versuche mich abzulenken, je nachdem in welcher Situation es gerade ist. Und muss sagen, dass ich damit heute richtig gut klarkomme mit der Situation. Also sie ist mir immer noch unangenehm, ich mag sie nicht, aber ich kann damit umgehen, wenn jetzt ein Herzrasen kommt. Ja, das war die erste Infektion 2021. Dann war Ruhe, ich war arbeiten ganz normal, alles war schick. Im Februar 22 bekam ich dann die zweite Corona-Infektion. Die lief soweit nur über eine Erkältung, Schnupfen. Ja, leichter kam auch dann Herzrasen, war dann auch wieder zu dem Zeitpunkt da. Hat sich aber auch schnell wieder gelegt, sowie dann auch die ganze Infektion, also die Erkältung, sodass ich dann wirklich nach einer Woche wieder arbeiten gehen konnte. Und das war auch alles gut. Bis dann irgendwann Juni, Juli eher so, habe ich dann gemerkt, dass irgendwie körperlich ist, geht nichts mehr. Also der Körper ist immer geschwächt. Ich habe nichts mehr geschafft. Ich war kraftlos. Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen. Ja, also da war wirklich eine ganze Palette. Magen-Darm kam dann noch dazu. Durchfall jeden Morgen, also kurz vor Arbeit beim Fertigmachen, das war immer eine Katastrophe, weil der Körper auf einmal mit einem hohen Blutdruck anfing und dann die Magenkrämpfe, der Durchfall. Also es war echt schwer, sich da aufzuraffen und zu gehen. Hab's dann aber trotzdem gemacht. Dann kam ja noch Urlaub zum Glück zwischendurch, ja, und August, September fing es dann an, dass ich wirklich alle 2 Wochen in einem 2-wöchigen Abstand eine Erkältung bekam. Also ich hatte dann immer eine Atemwegsinfektion, war ständig krank, das hörte auch nicht auf. Dann kam dazu, wie gesagt, wieder diese Erschöpfung. Ich habe nichts mehr geschafft im Haushalt, konnte mich nicht mehr um die Kinder kümmern. Ich lag nur auf der Couch mit Übelkeit, Kopfschmerzen. Dann kam Lärmempfindlichkeit dazu. Es war ganz krass Lichtempfindlichkeit. Die Augen taten weh. Also das war total krass. Da ging dann wirklich nichts mehr. War dann auch so weit, dass ich dann zu meinem Sohn schon sagen musste, sei mir nicht sauber, ich kann nicht mit dir reden. Ich habe jetzt gerade keine Kraft zum Reden. Auch das Zuhören strengt mich gerade an. Da war wirklich für beide Kinder, ja, tat mir echt leid, aber ich war zu nichts mehr in der Lage. Zum Glück war dann meine Mom da, die dann immer mal auch die Kinder für uns abgeholt hat, sich gekümmert hat. Meine Frau, die alles übernommen hat. Früh zu Kinder zur Schule bringen, abholen, dann selber noch zur Arbeit fahren. Ich habe es nicht mehr geschafft. Der Körper war komplett zu nichts mehr in der Lage. Ja, das war dann so, dass ich mich dann auch irgendwann an das Post-Covid-Zentrum gewandt habe, meinen Fall geschildert habe. Da durfte ich mich dann auch vorstellen, haben eine Diagnose gemacht und haben dann eben auch Post-Covid diagnostiziert mit einem Fatigue-Syndrom. Und haben mir Tipps gegeben, was ich machen kann. Pacing, Entspannungstipps, Atemübungen, Schmerzmittel, wo ich nochmal hingehen soll, schmerztherapiemäßig und sowas, alles, dass man da dann eben wirklich gut beraten und unterstützt wird. Haben mir auch zu einer Reha geraten, die ich dann noch gleich beantragt habe, die dann wirklich auch auf Post-Covid zugeschnitten ist. In der Studio wurde ich aufgenommen für Post-Covid. Ja. Es hat aber den Zustand nicht verändert. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, bekam ich dann das dritte Mal Corona. Das hatte sich schon, es war ein Wochenende, ein Sonntag, habe ich schon gemerkt, dass ich Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, also wirklich Schmerzen am ganzen Körper, da ging nichts mehr. Bin dann aber nächsten Tag noch arbeiten gegangen. Und bin dann nach mittags nach Hause, ich kann nicht mehr. Bin dann nach Hause, habe einen Test gemacht und Der erste Strich war richtig deutlich und der zweite war noch nicht ganz so deutlich. Er kam beim zweiten Test, kam er dann deutlicher und damit war dann klar, jetzt hast du zum dritten Mal Corona. Aber es ging mir auch wirklich echt scheiße. Also ich war wie vom Laster überrollt, habe wirklich Tage gebraucht, um mich wieder zu erholen. Hatte dann noch richtig stark mit Schmerzen zu kämpfen. Also wirklich körperlich war da echt krass. Wadenschmerzen. Also da waren wirklich überall Schmerzen in den Muskeln, in den Gliedern, in den Gelenken. Also es war echt krass. War dann auch eine Weile krankgeschrieben. Ja, bin dann aber im neuen Jahr wieder arbeiten. Aber da ging es dann auch wieder von vorne los. Dann habe ich mal 3 Wochen durchgehalten, war dann für 2 Wochen raus. Dann 2 Wochen durchgehalten. Also irgendwie ging es immer so weiter, bis dann eben gar nichts mehr ging. Und ja, seitdem bin ich dann jetzt eben arbeitsunfähig. Nehme Medikamente, die helfen. Toi, toi, toi gegen die Schmerzen, dass das ein bisschen besser ist, dass das aufhört. Und versuche jetzt hier meinen Alltag zu managen. Versuche das auch so zu machen, dass ich wirklich mir genau überlege, was ich mache. Dass mich das eben nicht gleich wieder umhaut, ne? Dass ich noch fähig bin, dann noch was zu machen. Mich um die Kinder zu kümmern oder so, wenn die dann kommen. Und gönne mir ganz viele Ruhepausen. Ja, also man versucht so durch den Tag zu kommen, das alles zu schaffen. Gibt gute Tage gibt's, gibt dann aber auch schlechte Tage, wo ich dann wirklich wieder eine Woche lang flach liege, weil nichts mehr geht, der Körper einfach nicht mehr kann, Kopfschmerzen und alles. Hab dann auch Schmerzen bei der Atmung. Ne, im Brustbereich, das tut dann eben weh und ja. Ja. Ist eben alles nicht so einfach, aber ich denke, da draußen gibt es viele Post-Covid-Menschen, die das nachempfinden können, denen es auch so geht. Für die Familie ist es natürlich auch alles schwer, ne? Die muss ja auch lernen, damit umzugehen. Wenn dann plötzlich der Körper, jetzt man sagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr oder ich schaffe das nicht mehr. Und ja, also für mich ist es schwer, noch die ganze Situation zu akzeptieren, weil eben im Kopf, der will eben so viel machen und tun, aber der Körper macht eben nicht mit und zeigt dann eben sofort so bis hierhin und nicht weiter. Und da stoße ich leider Gottes eben sehr schnell an meine Grenzen, macht mich auch traurig. Man hat auch Zukunftsangst, weil man eben nicht weiß, wie geht's jetzt weiter. Was bringt die Zukunft? Wie entwickelt sich das alles? Werde ich irgendwann wieder vollkräftig arbeiten gehen können? Werde ich das irgendwann alles wieder schaffen, ohne verzichten zu müssen? Und es ist eben so, dass man eben viel verzichtet, ne? Sich zurückzieht in seinen eigenen vier Wänden, um sich auch nicht immer zu rechtfertigen, warum man jetzt nicht kann. Spontane Treffen absagen. Wenn Besuch da ist, liegt man auf der Couch, weil man eben nicht in der Lage ist, irgendwas zu machen. Ja. Aber es wird hoffentlich auch irgendwann besser wieder. Also ich hoffe da wirklich sehr drauf. Ich freue mich auf meine Reha. Und euch allen da draußen, die unter Post-Covid leiden oder auch dann das von der Impfung bekommen haben, haltet durch, bleibt stark. Für uns wird es irgendwann wieder weitergehen, normal auch weitergehen, dass wir nicht mehr verzichten müssen, dass wir wieder alles machen können. Wir müssen halt nur Geduld haben, stark sein und jeden Tag weiterkämpfen. Aber zum Glück haben wir ja all die lieben Menschen um uns herum, die uns dabei unterstützen, Tag ein, Tag aus für uns da sind und uns immer helfen. Ein großes Dank an alle, die mich unterstützen, dass ihr für mich da seid, mir helft. In der Situation klarzukommen. Für euch ist es auch nicht einfach, ich weiß. Aber ich danke euch von ganzem Herzen. Das war meine Geschichte. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt und freue mich. wenn ihr demnächst wieder dabei seid und zuhört. Bis dann. Tschüss.